WDR 3 Hörspiel. Herzlich willkommen zu dem, was uns passend zum Vatertag morgen und Muttertag am Sonntag in dieser Woche hier beschäftigt, nämlich das, was wir definitiv alle haben, wie an- oder abwesend auch immer, Familie nämlich. Sie bringt uns hervor, sie prägt uns und los werden wir sie irgendwie unser Leben lang nicht. Sie ist unentrinnbar und das ist das Tröstliche sowie das Beängstigende an ihr. Auch heute gibt es eine Geschichte über die Keimzelle unserer Gesellschaft und sie handelt von Rebellion, von einem, der Tag für Tag morgens das Fenster öffnet, tausende Male schon. Warum? Weil es eine Mutter gibt, die will, dass man es sofort wieder schließt. Weil sie über das Fenster bestimmt, obwohl sie doch schon längst tot ist. Wie viele Minuten, Stunden, Tage kann man vergeuden mit dem Aufbegehren gegen eine tote Mutter? Und was wäre eigentlich, wenn man das Fenster einfach zuließe? Würde es dann beginnen, das eigene Leben, oder ist es dafür schon längst zu spät? Von Karl-Heinz Bölling hören Sie jetzt: Ich mache morgens das Fenster auf. Ich mache morgens das Fenster auf. Ich mache morgens immer das Fenster auf. Ich mache mein ganzes Leben lang morgens das Fenster auf. Ich mache morgens das Fenster im Schlafzimmer auf. Ich mache mein ganzes Leben lang morgens im Schlafzimmer das Fenster auf. Ich stehe am Fenster und schaue hinaus. Ich habe das Fenster geöffnet und schaue hinaus auf die Straße. Auf der Straße ist nichts. Die Straße ist heute so wie gestern. Ich habe das Fenster heute Morgen geöffnet. Ich weiß es. Ich sehe es. Ich habe das Fenster aufgemacht. Aber warum? Warum habe ich das Fenster geöffnet? Heute, gestern, schon tausendmal. Warum habe ich das Fenster nicht zugelassen? Was ist das für eine Scheiße? Warum bin ich so dumm und öffne jeden Tag, jeden Morgen dieses Fenster und andere Fenster vorher? Warum stehe ich jetzt am Fenster und der kalte Wind und der fette Staub von der Straße wehen mir ins Gesicht? Mach das Fenster zu! Mach das Fenster zu! Mach das Fenster zu! Sagt meine Mutter. Und sie hat es gestern gesagt. Mach das Fenster zu! Ich mache das Fenster nicht zu. Ich öffne es. Was treibt mich, dieses blöde Fenster jeden Morgen nach dem Aufstehen zu öffnen, wo doch meine Mutter sagt, ich solle es sofort schließen? Ich muss es zumachen, sagt sie und schreit aus der Küche. Mach das Fenster zu! Mach sofort das Fenster zu! Ich sage dir zum letzten Mal, mach das Fenster zu, Karl-Heinz! Karl-Heinz, mach das Fenster zu! Mach das Fenster zu oder ich schlage dich! Dann steht sie hinter mir und macht das Fenster zu und sagt, das Fenster bleibt zu, das Fenster bleibt zu, oder ich schlage dich, oder du bekommst einen Tritt bekommst du. Und ich stehe da und gehe. Und ich stehe da und gehe. Und ich stehe da und gehe ins Wohnzimmer. Ich bin ins Wohnzimmer gegangen und meine Mutter ruft hinter mir her, mach nie mehr morgens das Fenster auf. Morgens ist der Straßenverkehr ganz wild und viele Autos sind da vor dem Fenster. Ich mache später das Fenster auf. Aber die Mutter macht viel zu spät das Fenster auf. Das weiß ich, weil sie auf dem Friedhof liegt und eine Mutter, die auf dem Friedhof liegt, kann niemals mehr ein Fenster aufmachen. Obwohl meine Mutter neben mir steht, mache ich das Fenster auf. Es ist gelogen, dass ich in das Wohnzimmer gehe und nicht das Fenster geöffnet habe. Wenn ich im Wohnzimmer bin, ist das Fenster immer auf. Und ich schwöre, es ist auf. Ich habe morgens immer das Schlafzimmerfenster geöffnet, seitdem ich hier lebe. Es ist so, dass ich das Fenster sehe und öffnen muss. Es muss auf sein. Es ist ein Zwang, morgens das Schlafzimmerfenster zu öffnen. Ich öffne das Fenster und bin zufrieden. Ich bin zufrieden, wenn ich mein Schlafzimmerfenster geöffnet habe. Dann kommt die Sonne ins Zimmer und erwärmt es. Die Sonne am Himmel steht und fliegt und ich sehe sie strahlen und das Zimmer erwärmt und die Sonne steht da zwischen den Wolken und scheint auf mein Gesicht. Mein Gesicht bei geöffnetem Fenster spürt die Sonnenstrahlen auf sich und das hat mein Gesicht nur so, wenn die Fensterscheibe auf ist und die Sonne auf meine Haut trifft. Aber der verdammte Lärm! Schreit meine Mutter. Und der Dreck und der Staub! Da ist ja die ganze Bettwäsche voller Staub und der ganze Schrank voller Staub! Nur weil du jetzt und immer das Fenster aufmachst, Karl-Heinz! Ich habe es dir so oft verboten, aber du machst es wieder und wieder! Rede ich gegen eine Wand? Ich sage dir jetzt zum letzten Mal, lass morgens das Schlafzimmerfenster zu! Ich mache es gleich auf, gleich! Man wird nicht gefragt, wenn's ans Sterben geht. Man ist hin und es bleibt dabei. Es gibt nichts, was einen zurückbringt. Aber ein Fenster bringt etwas zurück in seinem Rahmen, nämlich meine Hand. Ich umfasse den Fenstergriff, den Fensterhebel mit meiner Hand und mache das Fenster entweder auf oder zu. Und dann findet ein Luftaustausch statt. Bei einem Toten findet gar nichts mehr statt. Der Tote ist ein Nichts und bleibt ein Nichts und bleibt immer so. Das ist sein Nichts. Es gibt kein Wort für dieses Nichtssein. Ein Toter ist isoliert in seiner Wirkung. Ich muss das nicht haben, dass meine Mutter als Tote meinen Alltag verändert und immer noch hinter mir steht. Ihre Lebenszeit ist gewesen und jetzt bin ich für das Fenster im Schlafzimmer zuständig. Wie auch für alle anderen Fenster, weil ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Und damit auch du, Mutter. Ohne Fenster bräuchte ich keine Fenster aufzumachen. Aber es gibt hier in der Wohnung Fenster und es gibt Augen. Und es gibt das Licht, die Sonne gibt es, die Wärme und die Kühle gibt es, sage ich zu mir. Und zu ihr, meiner Mutter. Das Ansehen eines Menschen ist schließlich nur da, wenn er lebt. Wenn er tot ist, verlöscht das Ansehen eines Menschen. Man sieht ihn ja nicht mehr. Seine Seele verliert sich. Der Weg ist frei für das Licht, das man auf der Haut spürt, wenn das Fenster ganz auf ist, ganz auf. Und nicht halb offen. Wenn man vortäuscht, das Fenster ganz aufzuhaben, um die Mutter zu belügen und zu sagen, ja, das Fenster ist ganz auf. Obwohl es ganz zu ist, ganz zu und nicht ganz auf, das ist gelogen. Die Mutter angelogen, die krank im Bett liegt und das Fenster in der Küche ist zu, aber man hat die schwerkranke Mutter belogen. Man hat ihr gesagt, der todkranken Mutter, das Fenster in der Küche sei auf. Aber es war nicht auf. Es war zu. Ist das Fenster im Bad geöffnet? Sag es, Karl-Heinz, sag es. Wie, du belügst mich. Sag es. Ist das Fenster im Bad geöffnet? Mach es zu. Mach es sofort zu. Mach das Badfenster zu. Mach das Badfenster sofort zu. Oder du kriegst eine gepfeffert. Lügst du? Ja oder nein? Ich höre den Straßenlärm nicht. Mach das Fenster auf. Ich will hier den Straßenlärm hören. Ich bitte dich. Nein, ich sage nein und gehe ins Wohnzimmer und lese die Zeitung. Ich lese die Zeitung und im Schlafzimmer liegt Mutter und kann selber kein Fenster öffnen, weil sie bettlägerig ist und nicht aufstehen kann, aber aufstehen muss, um zu glotzen, ob das Fenster im Bad offen ist. Und aufsteht, obwohl sie ans Bett gefesselt ist. Scheinbar aber nicht, weil sie ja in sämtliche Zimmer geht und schaut, ob die Fenster entweder auf oder zu sind. So viel Kraft hat sie noch. Und direkt vom Bett, wo sie liegt, kann sie ja gleich sehen, ob das Fenster auf oder zu ist. Und sogar mit zwei Schritten ist sie am Fenster und reißt es auf mit einem Fluch auf den Lippen. Wenn man Tiere hat, muss man aufpassen beim Fenster aufmachen. Oder man hat kleine Kinder. Wie könnte ich das Kinderzimmerfenster, das vorher ein Schlafzimmerfenster war, öffnen, wenn das Kind dort spielt? Das geht natürlich nicht. Oder wie kann ich das Wellensittichfenster öffnen, wenn dort Wellensittiche frei durchs Zimmer fliegen? Das macht niemand. Es sei denn, Er will Kind oder Vögel loswerden. Wobei ein Kind natürlich nie aus dem dritten Stock auf die Straße fällt, sondern das, was ich für ein Kind halte, mir halte. Einen Vogel, ein Wellensittich. Niemals macht meine Mutter ein Fenster auf oder hat es je getan, damit ich verschwinde und zuerst auf dem Friedhof bin. Vor mir, sagt sie, und ich nach dir, weil das Fenster aufgestanden ist und du beim Reparieren das Gestänge am Fenster hinabgefallen bist, Karl-Heinz. Oh, welche Trauer. Ich tot und die Mutter nicht? Welche Bestürzung in der Stadt. Ich zuerst, dann sie, meine Mutter. Erst ich im Sarg, dann sie im Sarg. Sie möchte nicht, dass der Sarg geöffnet wird. Sie würde mich kennen. Sie wisse, wie ich aussehe. Ich sehe aber doch ganz anders aus. Mein Kopf ist zertrümmert. Mein Kopf auf der Straße vom dritten Stock. Das ist nicht hoch, aber er fiel sehr unglücklich, mein Sohn. Er brach sich das Genick. Er scheint tot zu sein, mein armer Sohn. Und sie geht hinter meinem Sarg gemächlich her, meine Mutter, und weint. Ich mache heute erst das Badezimmerfenster auf. Immer wenn ich aus meinem Schlaf erwacht bin, gehe ich zuerst ins Bad. Es ist logisch, dass ein Mensch zuerst das Badezimmerfenster öffnet. Was er sieht, ist das Bevorzugte, ist das Schöne. Das möchte ich haben. Ich möchte es haben, dass das Badezimmerfenster erst zu und dann durch meine Hand aufgemacht wird. Sollte Mutter, ist sie da, es sofort wieder schließen, ist mir das egal. Sie kann tun, was ihr behagt. Sie ist eigen. Ich habe das Badezimmerfenster wieder zugemacht, sagt sie. Geht klar, antworte ich. Du musst wissen, was du tust, aber du wirst schon sehen, was du davon hast. Als Mutter krank wurde, schob sie es wie selbstverständlich auf den Durchzug, auf die Tür und auf die Fenster. Mehr auf die Fenster, dann auf die Tür. Und das tue ich. Ihr Sohn macht das nur, um sie ins Grab zu bringen. Jetzt ist sie im Grab und ich kann nur den Kopf darüber schütteln, was aus jemandem wird, auch geistig, der in einem Grab liegt und damit tot ist. Ein Jahr nach dem Tod meiner Mutter suchte ich mir eine kleinere Wohnung. Weniger Zimmer, weniger Fenster, 3 Fenster, 1 im Bad, 1 in der Wohnküche und 1 im Schlafzimmer. Sonst keins. Nur noch wenige Fenster also. Jeden Morgen mache ich diese wenigen Fenster auf und dann wieder zu. Eine Weile nach dem Aufmachen der 3 Fenster mache ich sie wieder zu. Weit öffnen, halb öffnen, ich weiß, wie es geht. Zumachen. Nichts zu machen. Bei Hitze in der Nacht im Sommer schon mal auflassen, aber nicht bei Lärm oder Gewitter oder Insekten. Alles das nervt und ich kann so mit den Dingen nicht gut schlafen. Oder Nachbargeschrei von Fenster zu Fenster, wie schrecklich. Die neue Wohnung ist kleiner, liegt aber weiter entfernt vom Friedhof. Der Friedhof, wo meine Mutter liegt, wo der Sarg in der Erde steckt, wo viele Menschen, andere Menschen in Särgen oder Urnen eigentlich nichts mehr haben, was einen Lebendigen, mich, ausmacht. Ich erzähle meiner Mutter, obwohl sie tot ist, oder einem anderen Toten, ich bin umgezogen. Ich habe nur noch 3 Fenster. 3 Zimmer, 3 Fenster. Ich mache statt 5 nur noch 3 Fenster auf und zu. Warum denn das? Schreit meine Mutter. Spinnst du? Und sie schweigt dann in sich hinein. Das ist die härteste Antwort, die sie mir geben kann. Schweigen. Und ich begreife nicht, wieso. Keine Antwort. Ich verlasse den Friedhof. Ich habe 3 Fenster in der Wohnung, wo ich lebe. Na und? Was ist daran so bemerkenswert? Was ist daran so schlimm? Oder passt Mutter nicht, dass ich lebe? Genau das passt mir nicht. Niemand sollte mir vorwerfen, dass ich lebe. Ich feiere sogar meine Geburtstage. Feiere bis heute meine Geburtstage. Jeder wird anders gefeiert. Tageslicht. Ich brauche Tageslicht bei meinen Geburtstagen. keinen Glauben, kein Gott, Tageslicht und schließlich Geschenke. Aber wo sind die Geschenke? Ich muss meine Geschenke finden. Ich werde verrückt. Sind etwas klein? Oder keine da? Ich habe einen Zeugen gefunden. Er hat jemanden gesehen, der mir etwas bringen wollte. Ein Geschenk. Er ist von einer Frau aufgehalten worden, einer älteren Frau. Natürlich sind viele meiner Freunde tot und die Verwandten sowieso. Weder habe ich Onkel noch Tante. Es lichtet sich mit der Zeit. Eine Farce ist das Leben. Erst eine Dauerausstellung, dann geschlossen. Erst die heile Welt, dann das Verbotene. Ums Leben kommen, das ist eben so. So lange habe ich keinen Geburtstag gehabt. Ein Jahr nicht. Und nun kommt keiner. Und damit keine Geschenke. Geht nicht. Und mag ich nicht. Bis tief in die Nacht hätten wir feiern können. Und wenn, dann mache ich die Fenster weit auf, damit der Rauch abzieht. Ihr wollt doch sicher rauchen. Bei mir braucht ihr nicht auf den Balkon gehen. Ich habe Fenster. Ich wiederhole mich selbst, indem ich jeden Morgen erwache aus meinem Schlaf. Natürlich ist es mein Schlaf und es ist mein Erwachen. Es ist mein Leben. Was mir passiert, passiert mir. Wenn ich das tue, mache ich das. Und ich habe es getan. Es ist getan und damit fertig. Oder unfertig. Und dann mache ich es eben noch einmal. Und anders. Ich merke, das Fenster klemmt und will nicht zugehen. Dann drücke ich eben etwas fester. Peng. Dann ist es zu. Dann geht es zu, dann ist es zu. Oder beim Aufmachen hakt es. Dann ziehe ich eben fester. Dann geht es schon. Zwar mit mehr Gewalt, aber es ist auf. Das Schlafzimmerfenster. Das Badfenster klemmt ja nicht. Das Badfenster hat noch nie geklemmt. In allen Wohnungen, wo ich gewohnt habe. Allein oder mit meiner Mutter hat das Badfenster nie geklemmt. Das Badfenster ist immer sehr gut und leicht zu öffnen gewesen. Der leiseste Druck und das Badfenster hat sich öffnen oder schließen lassen. Natürlich ist ein Badfenster kleiner als ein Wohnzimmerfenster. Aber daran liegt es bestimmt nicht, dass ein Wohnzimmerfenster öfters schwer aufgeht. Es muss irgendwas mit der Berechnung sein zwischen mir und der Halterung und irgendwelchen Kräften, die vom Mauerwerk ausgehen. Es liegt an der Größe vermutlich. Oder an Kälte und Wärme an sich. So wie meine Mutter vermutlich gestorben ist, an dem Verhältnis von Leben und Nichtleben, von Dasein und Nicht-Dasein. Das Dasein wünscht sich ein Leben. Das Nicht-Dasein möchte aber den Tod. Und der Tod ist der absolut längere Teil der Sache Leben. Leben ist eine Winzigkeit gegenüber dem Nichtleben. Der Tod ist vieles, um nicht zu sagen alles. Das Leben ist eine Winzigkeit. Falsch, ganz falsch, Mama. Das Leben ist im Verhältnis zum Tod das Größte, die Einzigartigkeit, das wahnsinnig Köstlichste überhaupt. Du spinnst ja! Sagt Mutter und dreht sich im Sarg herum. Und ich mache das Fenster in der Küche zu und gehe einkaufen. Die gesamte Wand vom Lebensmittelgeschäft ist ein einziges Fenster. Eine Wand aus Glas. Also, ist eine Glaswand denn ein Fenster? Nein, nein, wahrscheinlich nicht. Ein Fenster ist ein Fenster dann, wenn man es öffnen kann und zumachen. Eine Glaswand ist kein Fenster, sondern eine durchsichtige Wand. Man ist in dem Geschäft wie in einem Affenkäfig gefangen. Es war Liebe total. Ich sah heute ein Fenster in einem Schaufenster und kaufte es. Es liegt hier in meiner Wohnung, im Zimmer, wo auch der Fernseher steht, wo der Wohnzimmerschrank steht, wo der Wohnzimmerteppich liegt, wo meine Wohnzimmerbücher auf dem Wohnzimmerschrank stehen, wo mein Fernseher steht. Da liegt nun mein kleines, süßes Fenster. Es ist eine Sie. Ein Dachlukenfenster, etwa 30 mal 30 Zentimeter groß, quadratisch. Ein kleines, nettes Dachlukenfenster. Ich meine, es ist weiblich. Man kann etwas in sie tun. Man kann etwas in ihr Glas kratzen. Es ist richtiges, zerbrechliches Glas, einfaches Glas. Man kann es kratzen. Es ist ganz billiges Glas, wo ich etwas reinzukratzen vermag. Ich schaue fern und das Fenster, du Ding, du kleines, süßes Ding, sitzt neben mir auf dem Sofa. Ich schaue fern und du lehnst dich an mich. Wie schön kalt und warm Glas ist, wie sich das so anfühlt, ein Fensterrahmen. Es ist gut, einfach gut. Und der Hebel erst, der dich öffnet, fantastisch. So lieb bist du, mein Hebel. Du fühlst dich so lieb und hart an. Kuss? Gib mir einen Kuss, Fenster. Du willst nicht? Du kannst nicht? Dann küsse ich dich eben. Ich habe dich geküsst wie ein Handwerker, wie ein Fensterbauer, wie ein Fenstermonteur. Wie ein Fenster auf- und zumacher. Wie man ein Fenster küsst, steht in jedem Lehrbuch. Man drückt den Mund gegen das Glas oder gegen den Rahmen etwa 10 Sekunden. Also, so macht man das. Das ist ein Fensterkuss. Aber wenn ich diese Glaswand in dem Lebensmittelladen küssen würde, muss man da erst fragen? Und wen frage ich da? Vielleicht eine Frau, die an der Kasse sitzt. Vielleicht würde die sagen, hä, was ist los? Und ich müsste zum Leiter des Ladens gehen und fragen. Und was sagt der zu meiner Bitte? Was sagt der zu meinem Wunsch? Ich werde niemanden fragen. Man muss es einfach tun. Einfach, ohne viele Worte, Fenster, Glaswände küssen. Vielleicht 1 Minute oder 2 Minuten oder sogar 3. Ich stehe in dem Lebensmittelladen und drücke meinen Mund 3 Minuten auf das riesige Glasfenster. Das erregt vermutlich Aufsehen. Gelächter ertönt. Es kann doch aber nicht verboten sein, Fenster zu küssen oder zu kratzen. Ich kratze mein kleines Dachlukenfenster doch täglich und intensiv. Und ich höre das Geräusch, das das Fenster macht, so wie quieken, so wie sich wundern, so wie schreien. Das Glas schreit, das ist eine Tatsache. Jeder, der das auch macht, weiß, was los ist. Mutter? Ich habe mich verliebt. Endlich! Sagt sie. Wer ist es denn? Ist die aus gutem Haus? Es ist eine Sie. Wieso? Sagt sie. Das ist doch klar! Eine Fenstersee. Was? Eine Fenstersee? Sagt Mutter. Versteh ich nicht, sagt Mutter. Und ihr Sarg bebt. Dein Sarg bebt, Mutter. Das ist nicht schlimm, sagt Mutter. Ich verfaule und Erde rutscht nach. Das musst du verstehen. Sag dem Gärtner Bescheid. Die sollen Erde aufs Grab tun und alles gut festklopfen. Ja, mach ich, antworte ich. Also, was war das mit dem Fenster, Karl-Heinz? Es ist ein Dachlukenfenster. Ich kratze es. Es schreit wie ein Zaunkönig, wenn er Eier legt. Du weißt doch, dass Zaunkönige aus purer Lust Eier legen und dann kommen kleine Zaunkönige aus den Eiern. Und was tun die? Mama antwortet wahrscheinlich: Das Gleiche so in einem Jahr. Auch sie legen Eier und so weiter. Ja. Ich sage: Ja. Und mein kleines, zauberhaftes Fenster hat den Papst gesehen. Was? Ja. Es kommt aus Rom. Es war beim Papst. Es war ein Fenster im Vatikan. Es ist ein heiliges Fenster. Heiliges Fenster? Mutter bekreuzigt sich. Du hast heilig gesagt, Karl-Heinz? Ich habe heilig gesagt, Mutter. Dann muss ich jetzt beten. Und weil es, wenn Mutter betet, lange dauert, nahm ich das Fenster von der Friedhofserde auf und ging nach Hause, wo gerade etwas von Rom lief. Was weiß ich nicht. Ich verband mir die Augen und stopfte mir Watte in die Ohren. Als Mutter noch lebte. Mitunter, gebe ich zu, herrscht in meinem Kopf Verwirrung. Besonders unter Alkoholgenuss, was ja eigentlich mehr oder weniger eine Vergiftung ist. Wohne ich überhaupt hier? Wohne ich nicht vielmehr in einer Wohnung mit 5 Fenstern? Warum bin ich jetzt in einer 3-Zimmer-Wohnung mit nur 3 Fenstern? Und kann es nicht in einem Wohnzimmer so sein, dass allein in dem Wohnzimmer 2 oder 3 Fenster sind und in der Küche auch nicht 1, sondern 2 Fenster, sodass in einer Wohnung insgesamt 7 oder 8 oder sogar 9 Fenster sind, dass in einem Schlafzimmer nicht 1 Fenster, sondern 2 Fenster auf- und zuzumachen wären und im Bad auch 2 Fenster, 2 kleine Fenster im Bad und 3 mittelgroße Fenster im Wohnzimmer und so weiter. Meine Mutter hätte das niemals geschafft, 10 Fenster auf- und zuzumachen. Das kann man unmöglich von einer alten Frau erwarten. Sie könnte 10 Backpfeifen an mich verteilen, aber keine 10 Fenster schließen. Und wer hat die 10 Fenster vorher geöffnet? Etwa ich oder der dicke Bär da hinten? Läuft er her? Eine alte Frau zieht oder lebt niemals in einer Wohnung, die mehr als 5 Fenster hat. Ein Sarg hat überhaupt kein Fenster. Ein Sarg ist eine Höhle aus Holz. Ein Sarg ist eine Ruhestätte. Man benötigt keinen Aus- oder Fernblick. Ein Sarg ist das Letzte, die letzte Wohnung an sich. Und es bleibt dabei. Es wird nicht mehr umgezogen oder ausgezogen oder eingezogen. Ein Friedhof ist ein Feld der Bescheidenheit. Da ist deine Wohnung. Deine letzte Wohnung. Begnüge dich. Ich bin in Urlaub gefahren. In diesem Hotelzimmer befinden sich 2 Fenster. 2 Fenster in einem Ort, der sehr ruhig ist. Ich kann die Fenster lange auflassen. Aber wenn ich das Zimmer verlasse, um spazieren zu gehen, schließe ich die beiden Fenster. Ob die Putzfrau zwischendurch die Fenster wieder öffnet, weiß ich nicht. Oder nur eines öffnet. Ich habe das Fenster in meinem Ferienzimmer geöffnet und ein Fremder öffnet es wieder. Eine fremde Frau öffnet es und macht es zu. Aber es war doch auf. Ich sollte einen Zettel in mein Ferienzimmer legen und auf den Zettel schreiben: Ich habe das Fenster heute 10 Minuten geöffnet gehabt. Es braucht demnach nicht mehr geöffnet zu werden. Ich bitte Sie, nein. Ich fordere. Ich befehle. Ich werde mich erkundigen. Ich werde mich beschweren. Ich werde das Zimmer verlassen, das Hotel verlassen. Ich werde ein anderes Hotel nehmen mit einem Fenster, das geschlossen bleibt, während ich unterwegs bin. Ich drehe mich um. Wenn ich das Hotel verlassen habe, sehe ich vielleicht, ob das Fenster geöffnet wird oder geschlossen wird. Oder wartet man auf mich, um dann mein Hotelfenster zu öffnen oder zu schließen? Wer wartet? Die Putzfrau oder ein Dieb? Ein Dieb, der im Hause wohnt, der reinklettern oder rausklettern möchte aus meiner Hotelwohnung. Aber was gibt es bei mir zu holen? Nichts. Gar nichts. Der Verrückte dreht sich wieder um. So wird wahrscheinlich über mich gesprochen. Oder der Verrückte telefoniert wieder mit seiner Mutter. Oder der Verrückte macht im Frühstücksraum wieder die Fenster auf, obwohl es niemand gesagt hat, niemand raucht, kein Gast gesagt hat oder befohlen, Fenster auf. Das Gegenteil ist richtig. Der Verrückte, ich etwa, das kann nicht sein, leidet an einer Fensteraufmachzwangsstörung. Er dreht sich um, kommt zurück, um zu überprüfen, ob sein Hotelzimmerfenster zu oder auf ist. Ein komplett Irrer. Aber man soll ihn in Ruhe lassen. Man soll mich gewähren lassen. Man soll mich am Arsch lecken. Mein Weg führt mich zu meinem Hotel zurück. Waren die Fenster auf, frage ich. Ich weiß es nicht. Also, Sie wissen nicht, ob mein Fenster im Zimmer, das ich für eine kurze Zeit bewohne, auf war? Der Hotelbesitzer sagt, ich weiß es wirklich nicht. Ist es denn so wichtig? Nein, nein, sage ich. Nur so und gehe in mein Zimmer. Im Bett liegt meine Mutter. Sie schimpft. Wo warst du so lange, Karl-Heinz? Das Fenster klemmt. Öffne es bitte. Lass mich bloß in Ruhe mit dem Schlafzimmerfenster, antworte ich Mutter. Sie ist doch zu Staub verfallen, verdammt nochmal. Wie kann sie hier im Bett liegen? Das ist unmöglich. Das ist ein Traum. Ein Traum hat viele Fenster. Ein Traum ist schön. Meistens. Love me, what you say. Love me. Das war Ich mache morgens das Fenster auf von Karl-Heinz Bölling. Es sprach Christian Klischart, Regie geführt hat Ulrich Lampen bei dieser Produktion des Südwestrundfunk 2017.